Vieles davon wusste ich bereits. Weitere Einzelheiten teilte mir Ruth Crawford im Corner Coffee Cup gegenüber dem Motel Gateway persönlich mit, nur etwa eine Straße vom Postamt entfernt. Dorthin bekam Papa seine Post, meist einen ziemlichen Stapel, und wenn ich alles abgeholt hatte, machte ich immer im Corner Coffee Cup Halt. Der Kaffee dort ist nichts Besonderes, aber die Blaubeermuffins, bessere bekommt man nirgends. Ich war dabei, die Post zu sortieren, um die Spreu vom Weizen zu trennen, als jemand mich ansprach. Darf ich mich zu Ihnen setzen? Es war Ruth Crawford, die schlank und rank in weißen Slacks, einem ärmellosen Oberteil in pink und gleichfarbiger Maske, wir waren im ersten Covid-Jahr, vor mir stand. Sie glitt bereits auf die andere Bank der Sitznische, worüber ich lachen musste. Sie geben nie auf, was? Kleinmut hat einer schönen Maid noch nie den großen Gewinn gebracht, sagte sie und nahm die Maske ab. Wie ist der Kaffee hier? Nicht schlecht. Wie Sie wissen müssten, wenn Sie sich gleich gegenüber einquartiert haben, die Muffins sind eindeutig besser. Ich gebe übrigens weiterhin kein Interview. Sorry, Miss Crawford, es geht einfach nicht. Kein Interview, verstanden. Was wir hier reden, ist strikt inoffiziell, okay? Was bedeutet, dass Sie nichts davon verwenden dürfen? Genau das bedeutet es. Die Bedienung, Susie MacDonald, kam zu uns an den Tisch. Ich erkundigte mich, ob sie immer noch die Abendschule besuchte. Sie lächelte unter ihrer Maske und bejahte die Frage. Ruth und ich bestellten Kaffee und Blaubeermuffins. »Sie kennen in den drei Städtchen wohl jeden, oder?« sagte Ruth, nachdem Susie gegangen war. »Nicht jeden, nein. Früher habe ich mehr Leute gekannt, sogar ziemlich viele, als ich noch Schulinspektor war. Strikt inoffiziell, richtig?« »Absolut.« »Susie hat mit 17 ein Kind bekommen und ihre Eltern haben sie rausgeworfen. Fanatische Gläubige, Kirche Christi des Erlösers. Sie ist bei ihrer Tante in Gates Falls untergekommen. Seither hat sie den Highschool-Abschluss nachgeholt und besucht Kurse an der hiesigen Abendschule, die mit dem Bates College zusammenarbeitet. Sie will Tierärztin werden. Ich glaube sogar, dass sie es schaffen wird. Und ihre kleine Tochter gedeiht prächtig. Und was ist mit Ihnen? Amüsieren Sie sich gut? Erfahren Sie viel über meinen Vater und Onkel Butch?« Sie lächelte. »Ich habe erfahren, dass Ihr Vater ein ziemlich wilder Autofahrer war, bevor er Ihre Mutter geheiratet hat. Mein Beileid zu Ihrem Verlust.« »Danke.« »Allerdings war meine Mutter in jenem Sommer schon seit 5 Jahren tot.« »Ihr Dad hat sich mal mit dem Dodge eines alten Farmers überschlagen und musste seinen Führerschein 1 Jahr lang abgeben. Wussten Sie das?« »Ich gestand ein, dass dem nicht so war.« »Ich habe herausgefunden, dass Dave Lavadier eine Vorliebe für die Bars in Lewiston hatte und in eine dort auftretende Sängerin verknallt war, die sich Little Jonna Jay nannte. Ich habe erfahren, dass er nach der Watergate-Affäre aus der Republikanischen Partei ausgetreten ist, was Ihr Vater dagegen nie getan hat.« »Richtig. Mein Vater wählt bis an sein Lebensende die Republikaner. Aber ich beugte mich über den Tisch.« »Weiterhin inoffiziell?« »Total.« Sie lächelte, aber ihre Augen glitzerten vor Neugier. Ich sprach noch leiser, beinahe flüsternd. Beim zweiten Mal hat er nicht für Trump gestimmt. Er konnte sich nicht dazu überwinden, Biden zu wählen, aber er hatte die Nase voll von Donald. Ich verlasse mich darauf, dass Sie das mit ins Grab nehmen.« »Ehrenwort. Ich habe herausgefunden, dass Dave ab 1960 den jährlichen Wettbewerb im Kuchenessen gewonnen hat, bis er sich 1966 daraus zurückgezogen hat. Ich habe erfahren, dass Ihr Vater bis 1972 beim Heimatfest auf dem Tauchstuhl gesessen hat. Es gibt amüsante Fotos von ihm in einem dieser altmodischen Badeanzüge und mit Melone als Kopfbedeckung. Wasserfest, nehme ich an.«